ich weinen, ächzen und erbärmlich weinen, erbärmlich weinen, ächzen. Sorgen, Krankheit nicht, nicht. Ächzen, ächzen und erbärmlich weinen und erbärmlich. Weinen, erbärmlich weinen, ächzen und erbärmlich weinen, hilft dir Sorgen, Krankheit nicht, nicht. Hilft dir Sorgen, Krankheit nicht, nicht. Hilft dir Sorgen, Krankheit nicht. Trost bemüht, dem kann leicht ein Freudenlicht in der Trauer Brust erscheinen. Aber wir gen Himmel sieht. Licht in der Trauer Brust erscheinen, dem kann leicht ein Freudenlicht in der Trauer Brust erscheinen. Thank you. Sohn.